Dann geht es mal weiter mit dem 12. Kapitel und das heißt, wie man Träume fängt. Der gute Riese stellte den Koffer ab. Dann bückte er sich so weit nach unten, dass sein Riesengesicht ganz nah an Sophiechens Gesicht herankam. »Jetzt müssen wir so leise sein wie die Mucksmäuschen«, flüsterte er. Sophiechen nickte mit dem Kopf. Die Nebelschwaden dampften um sie herum, so dass ihre Backen feucht wurden und lauter Tautröpfchen in ihren Haaren hingen. Der Guri klappte seinen Koffer auf und holte mehrere leere Gläser heraus. Die stellte er mit abgeschraubtem Deckel auf den Boden und richtete sich dann wieder zu seiner vollen, tollen Körperlänge empor. Sein Kopf ragte nun hoch droben in die wabernden Wolken hinein und war mal verschwunden und mal wieder zu sehen. In seiner Rechten hielt er die lange Stange mit dem Netz. Sophiechen spähte angestrengt in die Höhe und konnte im Nebel erkennen, wie der Riese seine gigantische Segelohren aufrichtete und dann ganz sachte mit ihnen hin und her wedelte. Plötzlich machte der Guri einen Luftsprung. Er schnellte in die Höhe und ließ das Netz mit einer weit ausholenden Armbewegung durch die Dampfwolken sausen. »Ich hab ihn«, rief er, ein Glas, schnell, schnell, schnell!« Sophiechen nahm eins der Gläser und hielt es ihm hoch. Sofort griff Guris große Hand danach. Die andere Hand führte das Netz heran und kippte ganz behutsam und vorsichtig etwas Unsichtbares aus dem Netz in das Glas. Sofort ließ der Riese das Netz fallen und hielt mit der einen Hand das Glas zu. »Der Deckel«, flüsterte er, »gib mal schnell den Deckel für das Glas.« Sophiechen holte den Schraubdeckel auf und reichte ihn dem Guri hinauf. Der schraubte ihn fest zu und nun war das Glas dicht verschlossen. Der Guri war ganz aufgeregt. Er hielt sich das Glas ans Ohr und lauschte gespannt. »Das ist ein Seidenspinner«, flüsterte er voller Begeisterung. »Oder nein, nein, das ist doch etwas noch viel Besseres. Ein Schlummi ist das, jawohl, ein goldener Schlummi.« Sophiechen sah ihn verdattert an. »Jawohl, jawohl, das ist ja toll«, sagte er und hielt das Glas in Augenhöhe. »Der hier lässt ein kleines Kind herrlich träumen, wenn ich den in seinen Schlummer hineingepustet habe.« »Ist das wirklich ein schöner Traum?«, fragte Sophiechen. »Ein schöner«, rief er aus, »das ist ein goldener Schlummi. Es kommt nicht oft vor, dass ich so einen erwische.« Er gab Sophiechen das Glas und sagte, »Bitte sei jetzt mal still wie Steinpilz.« »Ich glaube, heute ist da oben ein ganzer Schwarm von Schlummis unterwegs. Würdest du mal aufhören mit Atmen? Du machst fürchterlich viel Krach da unten.« »Kein bisschen habe ich mich bewegt«, sagte Sophiechen. »Dann lass das bleiben«, befahl der Guri. Schon hatte er sich wieder aufgerichtet und ragte in den Nebel hinein, das Fangnetz lauernd im Anschlag. Lange Zeit herrschte tiefstes Schweigen. Es wurde gewartet, es wurde gehorcht, bis schließlich und endlich ein völlig überraschend der große Luftsprung kam und das Sausen des Netzes. »Das nächste Glas«, rief er, »schnell, schnell, schnell!« Sobald der zweite Traum im Glas gefangen saß und der Deckel fest zugeschraubt war, hielt ihn sich der Guri ans Ohr. »Oh nein«, rief er, »ach du meine Tüte, das ist ja zum Auswandern, ich glaub mich laust der Affe.« »Was ist denn los?«, fragte Sophiechen. »Das ist ja ein Borstenbuckler«, schimpfte er. Seine Stimme klang wütend und gequält. »Hilfe, Hilfe, rette mich, wer kann«, schrie er, »erlöse uns von dem Kübel, der Teufel soll ihn holen.« »Wovon redest du überhaupt?«, fragte Sophiechen. Der Guri wurde immer wütender. »Das hält man ja im Kopf nicht aus«, jammerte er und schwenkte das Glas. »Da macht man nun diese lange Reise, um schöne, goldene Träume zu fangen, und was fängt man?« »Ja, was fängt man?«, fragte Sophiechen. »Einen fürchterhaften Borstenbuckler fängt man«, rief er. »Das ist aber ein böser, böser Traum, das ist ja noch schlimmer als ein böser Traum, das ist ja ein Albtraum.« »Ach du meine Güte«, sagte Sophiechen, »und was machst du mit dem?« »Den lass ich auf keinen Fall wieder frei«, rief der Guri. »Wenn ich das tue, dann wird nämlich irgendein armes, kleines, menschliches Leberwesenwürmchen einen grauenhaften Traum träumen und Todesängste durchmachen. Dieser Traum hier ist ein richtiger Todesangstschocker. So wie ich zu Hause bin, explodiere ich den.« »Albträume sind etwas Schreckliches«, sagte Sophiechen. »Einmal habe ich auch einen gehabt und als ich endlich aufwachte, war ich klatschnass geschwitzt.« Bei diesem hier würdest du nicht bloß schwitzen, sondern schreien, sagte der Guri. Bei dem würden dir die Zähne zu Berge stehen. Wenn du den abkriegst, erstarren dir die Adern zu Eiszapfen und deine Gänsehaut verkriecht sich in den hintersten Enkeln und Windeln. Ist der wirklich so schlimm? Noch schlimmer, rief der Guri. Der hier ist ein richtiger Folterkreischquäler. Eben hast du ihn aber noch Borstenbuckler genannt, erinnert ihn Sophiechen. Das ist auch ein Borstenbuckler, rief der Guri etwas ungeduldig aus. Aber außerdem ist es auch noch ein Todesangstschocker und auch noch ein Folterkreischquäler. Er ist alles drei auf einmal. Ach, was bin ich doch froh, dass ich den in der Falle habe, du böses, böses Albträumchen, du, rief er, hielt das Glas in die Höhe und blickte hinein. Nie, nie wieder wirst du die armen, kleinen, menschlichen Leberwesenkinder vergruseln. Sophiechen starrte auch in das Glas und rief, ich sehe was, da ist was drin. Aber natürlich ist da drin etwas drin, sagte der Guri. Was du da siehst, ist ein fürchterhafter Borstenbuckler. Du hast mir aber doch gesagt, Träume sind unsichtbar. Die sind auch immer unsichtbar, bis sie gefangen sind, erzählte ihr der Guri. Danach verlieren sie ein bisschen von ihrer Unsichtbarkeit. Diesen hier kann man sehr deutlich sehen. Im Inneren des Glases konnte Sophiechen etwas erkennen, etwas Glutrotes, das aussah wie ein Klumpen aus Gras oder wie ein Klacks Glibberpudding. Dieses glutrote Ding war in heftiger Bewegung, es prallte andauernd gegen die Wände des Glasgefäßes und nahm ständig andere Formen an. »Das glitscht und rutscht überall herum«, rief Sophiechen, »es will unbedingt raus, es wird sich noch in Stücke reißen.« »Je schlimmer der Traum ist, desto wütender tobt er, wenn er gefangen ist«, sagte der Guri. Das ist genauso wie bei den wilden Tieren. Wenn ein Tier sehr wild ist und du sperrst es in einen Käfig, dann gibt es ein wüstes Holterdiepolter. Hast du aber ein liebes Tier, wie zum Beispiel einen Papageienschwanz oder ein Eichelschmeichelhörnchen, die bleiben ganz ruhig sitzen. Bei den Träumen ist es haargenauso. Der ist ein böser, wilder, reißender Albtraum. Du siehst ja, wie er sich gegen die Glaswände schmettert. Da wird mir richtig Angst und Bange, sagte Sophiechen. Den Traum würde ich wirklich nicht gerne träumen in einer dunkelhaftigen Schauernacht, sagte der Guri. Ich auch nicht, sagte Sophiechen. Der Guri fing an, seine Glasgefäße in den Koffer zu packen. Schon Schluss, fragte Sophiechen, kehren wir um? Ich bin fix und fertig von diesem borstenbuckligen, todesangstschockerhaften Folterkreischquäler, sagte der Guri. Ich habe keine Lust mehr. Schluss für heute mit dem Träumefangen. Wenig später saß Sophiechen wieder in der Westentasche und der Guri rannte so schnell er konnte nach Hause. Als sie endlich die neblige Gegend hinter sich hatten und wieder in das heiße gelbe Wüstenland kamen, lagen die anderen Riesen alle auf dem Boden ausgestreckt und schliefen tief.